Die Wirklichkeit ist leider eine andere. Denn wenn wir ehrlich in uns hineinhorchen und uns mit wachem Blick selbst beobachten, dürften viele erkennen, dass Rassismus auch in uns wirkt. Es gibt den offenen, politisch organisierten, bewusst praktizierten Rassismus. Und eine Partei, die diesen bewusst ausnutzt und anheizt, steht in bundesweiten Umfragen Stand Sommer 2023 bei rund 20%. Wobei auch manch demokratische Partei oft genug solch einer Versuchung erliegt. Für BewohnerInnen von Happyland sind das die RassistInnen, die anderen, klar markierte Gruppen, zu denen wir selbst nicht gehören. Doch wie die Szene am Geldautomaten zeigt, ist es bitterer Realität, dass auch in gebildeten Menschen rassistische Impulse, Reflexe und Vorurteile schlummern, die nicht passen zum reflektierten, aufgeklärten und wohlmeinenden Selbstbild. Vielleicht bemerken oder ignorieren wir diese Impulse deshalb oft, bei uns und bei anderen. Das ist ein Teil des Problems, denn das Ausblenden ändert nichts daran, dass diese Vorurteile unser Handeln bestimmen, das Leben anderer Menschen beeinträchtigen und rassistische Gesellschaftsstrukturen erhalten, erneuern und zementieren. Rassistische Ideologien wirken in europäischen Gesellschaften seit Jahrhunderten. Die Kolonisierung ganzer Kontinente und die Versklavung und Verschleppung ihrer BewohnerInnen wurde ebenso mit deren angeblicher Minderwertigkeit begründet wie der Völkermord durch deutsche Truppen an den Herero und Nama. Der industrielle Massenmord an Millionen Jüdinnen und Juden und anderen Menschen, die die Nationalsozialisten als minderwertig markierten und daher vernichten wollten, wurde ebenfalls befeuert durch zutiefst rassistische Ideologien. Diese über Jahrhunderte implementierten Vorstellungen von einer angeblich natürlichen Hierarchie unter Menschen verschwinden leider nicht, nur weil sich die Staatsform demokratisiert. Rassistische Denkfiguren überleben bis heute in unserer Kultur und unserem Verhalten. Bis heute wachsen wir in Gesellschaften auf, die durchzogen sind von Bildern, Geschichten und Vorurteilen, die Menschen herabwürdigen, ausblenden und abwerten, weil sie vermeintlich anders sind als das Selbstbild, das die Mehrheitsgesellschaft von sich hat. Eine repräsentative Befragung unter der Leitung der Migrationsforscherin Naika Furutan zeigte, dass rassistische Vorstellungen in vielen Köpfen überleben und wirken. Biologistische Kategorisierungen, kulturelle Hierarchisierung und die Legitimierung von sozialen Ungleichheiten zeigten sich in den Angaben jeder zweiten bis dritten befragten Person. Das hat konkrete Folgen. Wenn schwarze oder asiatisch aussehende Menschen sich auf einen Job bewerben, haben sie weitaus schlechtere Chancen als Weiße, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, vor allem wenn sie für muslimisch gehalten werden. Wenn sich Menschen mit fremdklingenden Namen um eine Wohnung bewerben, werden sie selbst von aufgeklärten Intellektuellen schon mal aussortiert. Der Afrozensus, eine Befragung von etwa 6000 schwarzen und afrodiasporischen Menschen, listet über 40 Alltagssituationen auf, die von Betroffenen als rassistisch und diskriminierend empfunden werden. Bemerkungen zur Hautfarbe auf Datingplattformen, Fremde greifen in die Haare, Beleidigungen mit dem N-Wort, Lob fürs gute Deutsch und so weiter. Über 60% der Befragten geben an, bestimmte Reiseziele in Deutschland zu meiden, weil der Rassismus dort so ausgeprägt ist, dass ein Ausflug dorthin gefährlich sein könnte. Wir sind es gewohnt, Menschen anhand äußerer Merkmale in Gruppen einzuordnen und diesen Gruppen außerdem noch unterschiedliche Wertigkeiten zuzuschreiben. Struktureller Rassismus ist dabei der leise Bruder des offenen Rassismus. Er ist schwer zu erkennen und versteckt sich in lange eingeübten, selten hinterfragten Routinen, die schwarze Menschen und POC benachteiligen oder ausgrenzen. Seien es Schulbücher, die von einer homogenen, weißen, christlichen, deutschen Schülerinnenschaft ausgehen oder Polizeikontrollen, von denen überproportional häufig schwarze Menschen betroffen sind. Rassismus hat viele Ziele. Schwarze Menschen, MuslimInnen, Sintize und Romnja. AsylbewerberInnen, Menschen mit türkischen Vorfahren. Diese Kategorien sind mit der Vorstellung einer liberalen Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche Rechte und gleiche Chancen genießen, nicht zu vereinbaren.